Enttäuschend ist das Ergebnis der Vernehmung von Alexander Schalke-Lotkowski heute vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages über Schalks ehemalige Firma Kommerzielle Koordinierung Coco, die Devisen für die ehemalige DDR beschaffte. Es gab kaum neue Erkenntnisse über die Unregelmäßigkeiten, die hinter Schalks Arbeit vermutet werden. Die Sitzung wurde heute ganz allein von Schalk bestimmt, von seiner Art mit leisen Tönen und Berliner Witz, die überaus zahlreichen Zuhörer für sich einzunehmen. Schalks Strategie heute sah so aus. Um Sympathie werbend bescheinigte er allen prominenten westdeutschen Politikern und hohen Beamten, mit denen er es ständig als Devisenbeschaffer zu tun hatte, dass sie in allen Gesprächen nur ein Ziel im Auge hatten, die Wiedervereinigung Deutschlands zu erreichen und den Menschen in der ehemaligen DDR zu helfen. Schalk traf sich mit dem späteren Bundesbankchef Karl Otto Pöhl, mit den ständigen Vertretern Bonds in Ost-Berlin Günter Gauss, Klaus Bölling und Hans-Otto Bräutigam, später auch mit den CDU-Kanzleramtsministern Philipp Jenninger, Wolfgang Schäuble und Rudolf Seiters. Um Sympathie ringend bezeichnete er heute alle Gesprächspartner als Persönlichkeiten, verlieh ihnen Doktortitel, auch wenn sie nicht promoviert haben. Diese Menschen haben laut Schalk um Deutschland gerungen, waren allesamt außerstande, auch nur einen Pfennig Bestechungsgeld zu nehmen. Alle dienten nur ihrer Sache, sagte Schalk, natürlich auch er. Spionage war nie im Spiel. Schalk gestand freimütig ein, dass er überzeugter Anhänger der DDR und der SED war. Wörtlich meinte er, ich bin ja nicht Mitglied geworden, um schuldig zu werden. Er hat, wie er sagte, alles getan, um die DDR zu stärken, selbst wenn er heute nicht mehr an die Ziele von damals glaubt. Schalk leugnete auch gar nicht, dass immer ein Bericht von den Gesprächen mit allen westdeutschen Politikern und Beamten an die Staatssicherheit ging. Das sei selbstverständlich gewesen. Er habe immer menschlichen Kontakt gesucht, eine gute Atmosphäre zu seinen Gesprächspartnern gebraucht, sagte Schalk und meinte wörtlich, glücklich sind Unterhändler, die ohne Atmosphäre Erfolge erzielen. Ich kann das nicht. Auch die direkte Stasi-Mitarbeit gibt Schalk freimütig zu. Als er 1967 die Coco aufgebaut habe, sei er direkt Oberstleutnant geworden, eine übliche Einbindung. Er habe für seine Gesamtarbeit einfach das Vertrauen der Staatssicherheit gebraucht. Doch gab es heute für den Ausschuss kaum Erkenntnisse, wo das Geld der Coco, ungefähr 22 Milliarden Mark, geblieben ist. Mit Enthüllungen durch Schalk wird auch bei der Vernehmung morgen nicht gerechnet. Die Sitzung schloss heute Abend mit der heiklen Frage, mit welchen Politikern Schalk sich nach seinem Wechsel 1989 in die Bundesrepublik getroffen habe. Das will er morgen früh beantworten. Vor dem Ausschuss soll jetzt auch der ehemalige Spionagechef der Ex-DDR, Markus Wolf, aussagen.